Von der EU wird schon diese Konfrontation mit Russland und China ähnlich gesehen? Tatsächlich, wenn man sich die Rede, die kann ich ja jetzt hier nicht in, sagen wir mal, ausführlicher Breite weitergeben, von Gabriel mal anhört oder anschaut, genau, da wird schon sehr deutlich, wie selbst einer derjenigen, die eher als russlandfreundlich gelten, und nach der Rede muss man das, glaube ich, auch ein bisschen bezweifeln, wie stark da in, sagen wir mal, unbesetzten Räumen gerade gedacht wird. Also seine Rede ist eigentlich durchzogen davon, dass es bestimmte, ja, ich würde es mal fast sagen, wie man es vor einer Weile nicht gedacht hätte, dass es bestimmte blockfreie Zonen gibt, zum Beispiel Westbalkan, Teile in Osteuropa, Teile in Afrika und so weiter. Wenn man die nicht sozusagen selber durchdringen könne, war die Kernaussage von Gabriel, dann würden das andere tun, nämlich jene, und das ist, war dann eben seine wörtliche Formulierung, jene Autokratien, in denen man sich in einer Systemkonkurrenz befindet. Ja, also tatsächlich sehe ich da die EU, wenn ich jetzt mal Gabriel stellvertretend für die Mehrheitsmeinung in der EU nehme, und das, glaube ich, kann man durchaus, sehe ich da genau in diesem Fahrwasser drin, was nicht bedeutet, dass von deutscher Seite aus an jeder Sachfrage dieselbe Hardliner-Politik befürwortet wird wie von den USA. Da ist durchaus Spiel für unterschiedliche Positionen, aber in der Grundtendenz, dass bestimmte Regionen derzeit stark umkämpft sind, beziehungsweise in China vor allem zum Beispiel mit seiner Seidenstraßeninitiative dort vordringt und es möglichst schnell gilt, das rückgängig zu machen, beziehungsweise bestimmte Länder in den eigenen Orbit fest zu integrieren etc. Und dass es ein westlich neoliberaler transatlantischer Orbit ist, das ist, glaube ich, das, was die handlungsleitende Überlegung gerade derzeit ist in diesem ganzen geopolitischen Großfingerhaken. Ja, zu dem Geld, glaube ich, brauchen wir nichts zu sagen, außer dass das Geld eben besser für andere Sachen verwendet werden müsste. Was mich tatsächlich da einfach nur ärgert, ist, dass die komplette Journalie diese Lüge mitmacht. Also wir haben das mal durchgerechnet jetzt mit diesem inflationsbereinigten Anstieg des Rüstungshaushaltes, um da auch wirklich einigermaßen auf der sicheren Seite zu sein, nachdem wir einen Kommentar der Tagesschau gehabt hatten, der darauf rauslief, dass die Bundeswehr tatsächlich wörtlich seit 20 Jahren systematisch kaputt gespart worden sei. Und es tut mir leid, das entbehrt halt nun mal einfach jeder Grundlage. Und die Schwierigkeit ist, es interessiert keinen Menschen. Es wird stattdessen von einem Medium nach dem anderen wiederholt. Ich weiß gar nicht, wie man da dagegen ankommt. Außer vielleicht jetzt mal von unten wieder zu versuchen, das mit Leserbriefen oder sonst wo zu korrigieren. Ja, eine andere Option scheint uns da gerade gegenwärtig von den Medien nicht geöffnet zu werden. Dieses Hochgerüste wird ja wahrscheinlich mit der kommenden Regierung weitergehen, ne? Oder noch verstärkt werden eventuell. Davon ist auszugehen. Also ob es jetzt viel schlimmer wird als unter Jamaika, bleibt mal dahingestellt. Im Rüstungsbereich oder in der Höhe der Rüstungsausgaben ist es tatsächlich so, dass das, was jetzt vereinbart worden ist, deutlich höher ist als alles, was bei Jamaika wohl hier auf dem Tisch lag. Ja, auch die ganzen anderen Sachen aus der Großen Koalition und aus dem Entwurf jetzt sind nicht so besonders ermutigend, um das vorsichtig mal zu formulieren. Aber dass es besonders besser wird, davon ist definitiv nicht auszugehen. Von der SICO, der Sicherheitskonferenz in München, kommen wir gleich zur G5 Sahel. Von der SICO kommen wir zur G5 Sahel mit einem Interview mit Mari. Laut zum Beispiel Wikipedia ist die G5 Sahel eine Regionalorganisation zur Koordination der Armutsbekämpfung, Infrastrukturausbau, Landwirtschaft und Sicherheit.